Radio Marabu Zuhörsonntag, 2 Stunden im Interview Arnulf Wenning, mein Gast. Das Besondere an dieser Sendung, das Interview haben wir vor einem Jahr aufgezeichnet und es ist also noch vor Corona entstanden. Ich habe mich allerdings mit Arnulf nochmal abgesprochen. Wir bringen es jetzt dann doch heraus und es gibt noch ein zusätzliches Interview, welches die Corona-Problematik schon einbezieht. Los geht es aber mit einem 30 Minuten Nonstop Music Blog und der enthält die aktuelle Nummer 3 der Radio Marabu Playlist. Und das ist Arnulf Wenning mit der Neueinspielung des Titels Heiß Dame. Das Original hören wir in dieser Stunde auch noch. Arnulf Wenning zu Gast auf Radio Marabu. Absolut. 30 Minuten Nonstop Marabu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt auf Radio Marabu. Hier ist Arnulf Wenning. Ihr hört Radio Marabu. Und jetzt meine Version von der Eisdame mit der Leipzig Big Band. Du kennst die Eisdame nicht. Nimm dich in Acht vor ihr. Sie wartet 2 Häuser weiter und kennt deine Gier. Du magst die Eisdame nicht, ihr Eis ist dir zu kalt. Wart ab, wart ab, 2 Häuser weiter, da stehst doch du bald. Denn jedem verkauft sie ihr Eis. Am Telefon begrüße ich Arnulf Wenning, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, was sagst du zu Corona? Wie betrifft es dich? Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, 89, 90 macht sich da wieder breit. Da habe ich das schon mal erlebt in meinem Leben, dass mit einmal ja irgendwie der Boden unter den Füßen gefehlt hat. Also von heute auf morgen sozusagen nichts mehr zu tun, keine Auftritte, alles storniert, ja. Das ist die Situation. Ich würde es nicht so übersetzen, dass du scharf drauf gewesen bist, so eine Situation nochmal zu erleben. Nee, also absolut nicht scharf drauf, aber ich muss sagen, man versucht natürlich immer das Beste draus zu machen, weil heulen nützt ja nichts. Ja? Also man muss irgendwie zusehen, dass man durchkommt. Und ich meine, wahrscheinlich wird es manchen Menschen schon öfter mal so gegangen sein, dass sie irgendwie mal wieder, ja, weiß ich auch nicht, isoliert dastanden und mal gucken mussten, wie es weitergeht. Ja, und ich will natürlich auch möglichst musikalisch weitermachen und nicht als Erntehelfer jetzt irgendwo Spargel stechen oder sowas. Mal sehen, ob mir das gelingt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es gibt ja ein neues Stück von dir, das werden wir am Ende unseres Gespräches auch auf jeden Fall spielen. Wir beide haben ja eine Sache gemeinsam und zieht es oft an die Ostsee. Mich wegen Frau, dich wegen Boot. Das fällt ja nun im Moment auch bei uns beiden ein bisschen flach, oder? Ja, naja, die Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise die Regierung hat sich ja da nur entschlossen, erstmal die Touristen, beziehungsweise eben die Menschen aus anderen Bundesländern dort oben erstmal nicht haben zu wollen. Naja, und aus dem Grunde respektiere ich das jetzt auch erstmal. Und es gibt also keine dringenden Gründe, jetzt ans Boot zu fahren. Aber fehlt natürlich auch ein bisschen. Gerade wenn es jetzt wärmer wird, hoffe ich natürlich irgendwo, dass die ganzen Umstände sich wieder ein bisschen auflockern. Die Schwesig fährt ein hartes Regime, ein hartes Grenzregime, nicht wahr? Naja, ist eine so kleine Steinbeißerin. Auf jeden Fall. Du hast was Schönes bei Facebook gepostet, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gib Gates keine Chance. Kurzer Kommentar dazu. Ja, naja, also mir gefällt das nicht. Mir gefällt es nicht, wenn sich beispielsweise Leute, die also über so eine große Macht verfügen, sich jetzt irgendwie Dinge ausdenken, die, wie ich denke, den Menschen im Allgemeinen nicht zugutekommen. Und mit seiner Impfung und so weiter, das gefällt mir schon mal sowieso alles nicht, weil die Vergangenheit hat es gezeigt, dass also Bill Gates in Afrika und in Indien da Programme ablaufen lassen hat, die also, wollen wir sagen, an Menschenexperimente irgendwie grenzen. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht, dass Bill Gates, der sowieso schon durch sein vieles Geld sehr machtvoll ist, noch mehr Macht bekommt, indem er hier irgendwie die ganze Weltbevölkerung hier unter Kontrolle bringt. Er hat ja im Prinzip mehr Macht wie manche Diktatoren der letzten 100 Jahre zusammen. Das ist schon etwas Bizarres, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren in den USA. Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass die Diktatoren dieser Welt, dass das ja eigentlich nur diejenigen sind, die zu sehen sind. Ja, so in etwa. Das lässt sich bei ihm gut annehmen. Mich sorgt auch seinen Einfluss zum Beispiel auf die Weltgesundheitsorganisation. Das war mir auch, ich habe mich da nie groß mit beschäftigt, nicht so extrem bewusst, dass er da ja einer der Hauptfinanziers ist, dass das gar keine rein staatliche Organisation im Prinzip mehr ist, schon lange nicht mehr. Also das kommt natürlich auch noch dazu, wenn man jetzt die WHO betrachtet, das ist natürlich mehr oder weniger, also so sehe ich das zumindest und natürlich teilen die Meinung anderer auch, dass es da mehr um ein Unternehmen geht, was eben ganz einfach mal eingesetzt wird zur Gewinnmaximierung. Und naja, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich eben Bill Gates jetzt ablehne und dass da so alles mit zusammenhängt. Also es klingt zumindest alles nicht nach Besorgtheit um Gesundheit. Wir sorgen uns um deinen aktuellen Titel, drum spielen wir. Der ist zusammen aufgenommen mit deinen Liedpiraten, gell? Liederpiraten. Genau, mit Martin und Bernd. Und es ist ein Song, der also schon sehr alt ist. Von Chaiselong. Den also mein Freund Micha Kranz von damals Chaiselong komponiert hat. Komponiert und getextet. Und der schlief jetzt auch so eine ganze Zeit irgendwo rum. Und wir als Liederpiraten, die sich natürlich gerade um solche kleinen Perlen gern kümmern, haben den Song wieder ausgegraben und haben eben auf unsere Art und Weise interpretiert. Und ist neu im Studio aufgenommen worden. Genau. Und haben den aufgenommen und ja, er war jetzt eigentlich gar nicht so dafür gedacht, ihn zu veröffentlichen. Das haben wir eigentlich mehr so für uns gemacht. Aber letzten Endes muss ich sagen, also mir gefällt er sehr gut. Vor allen Dingen hat er auch irgendwie so in das Gefühl der Zeit gepasst. Ist nämlich ein Trennungslied, das heißt Der letzte Walzer. Wir hören es jetzt, Arnulf Wenning und die Liederpiraten. Und mir gefällt das übrigens auch sehr gut. Du hast sehr, sehr gut gesungen in dem Stück. Es ist ein gut gesungenes Stück. Dankeschön. Arnulf Wenning, ich danke dir. Sagst du Liebling zu mir, doch deine Stimme klingt blass. Ich heiz deinen Ofen wie letztes Jahr, doch alles bleibt kalt und nass. Immer noch gießt du die Blumen von mir, die Blätter sind müde und welk. Du sprichst von uns, doch die Uhren stehen still, keiner hat sie nachgestellt. Noch nicht, was ich schon seh, die dunkle Ahnung drückt schwer. Die Tage sind kürzer, die Schatten sind länger. Du liebst mich nicht mehr. Gerne es, doch er schmeckt mir schon lange nicht mehr. Ich komm nicht nach Haus, sag dies und das, die Lüge wächst Tag für Tag mehr. Ich steh vor der Tür, die Straßen sind leer, ich friere und denke an dich. Doch ich komme nicht hoch, weil ich genau weiß, du wartest da oben auf mich. Du siehst noch nicht, was ich dunkle Ahnung drückt schwer. Die Tage sind kürzer, die Schatten sind länger. Ich lieb dich nicht mehr. Chess Longs, der letzte Walzer, neu aufgenommen von Arnulf Wenning, und ein paar Worte vom Künstler noch zum Video. Ja, wir haben natürlich, wie das heutzutage am besten halt immer ist, noch ein Video in Arbeit. Und da haben wir in einer ganz finsteren Gegend, in Magdeburg-Buckau, haben wir sozusagen ein Video gedreht auf meinem Kanal, beziehungsweise auf dem Kanal von Liederpiraten in YouTube. Und dann kommt es von dort aus direkt auf die Seite von www.radiomarabu.de. Arnulf Wenning, seht das Video jetzt auf unserer Seite. Neulich las ich in der Zeitung von der ersten Frau, die man Eva nannte und man wisse ganz genau. Eva lebte einst in Afrika, und wir alle Kinder stammen ab von Afrika. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Und ihr fragt euch, Brüder, wenn ihr in den Spiegel schaut, wenn die Mama schwarz war, woher kommt die weiße Haut? Mama lebte, lebte, lebte doch in Afrika. Und wir alle, alle Kinder stammen ab von Afrika. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Mama, die gebar. Eine Bino Baby ohne Farbe, ist doch klar. Unsere Mama hat ihr Baby sehr geliebt. Daher kommt das Unterweisen, es auch Liebe gibt. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Afrika Mama. Oh, Afrika Mama. Mama von der Arnulf Wenning Amiga LP. Wir hören gleich das Interview, aufgezeichnet im vergangenen Jahr, zuvor noch vom selben Album Infanta Marina. Unbestimmte Seelen und du spürst ihre Kraft. Mädchen hast du nicht. Prinzessin, besüßt sie, Infanta Marina. Sie kommt und sie geht, wie Ebbe und Flut, vom Winde verweht, mit Sonne im Blut. Infanta Marina. Das unbekannte Mädchen, deine Sehnsucht bleibt. Denn sie fühlt dein Gefühl mit grüner Südsee und du ahnst bloß noch nicht, wohin es dich treibt. Infanta Marina, Prinzessin der Südsee. Infanta Marina, sie kommt und sie geht, wie Ebbe und Flut, vom Winde verweht, mit Sonne im Blut. Infanta Marina, Infanta Marina, Prinzessin der Südsee. Infanta Marina, Marabou. Durch die Jahreszeiten mit Cat Henschelmann. My former daddy-o is whiskey in the jar. What's shooting do-do-do-do? My former daddy-o is whiskey in the jar. Hier ist Cat Henschelmann und ihr hört Radio Marabou. Stimme und Geige durch die Jahreszeiten mit Cat Henschelmann. Auf Radio Marabu. Lord Litter für Radio Marabu 2020. Die Sommershow. Genius, die neue CD Man on the Sea. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Radio Marabu. Flieg nach Hawaii. Wir sind auch dabei. Flieg nach Tel Aviv. Zum Minimal. Sommerradio Marabu. Europe's Alternative News. Radio Marabu. Hallo Fettung, zu Gast auf Radio Marabu. Ja, ich freue mich. Neue Single, heißt wie Eis. Wie kommt sie an? Heißt wie Eis, naja, also ich bin ja dabei, nicht nur die Radioversion sozusagen davon zu verbreiten, sondern das auch jeweils live zu spielen bei meinen Auftritten mit der Band. Und ich muss sagen, dass der Applaus, also den finde ich schon mal sehr beachtlich für einen Song, den die Leute ja eigentlich noch nicht kennen. Also bei Radio Marabu, glaube ich, kommt sie auch ganz gut an. Wir spielen sie ja den ganzen Tag und es beschwert sich keiner. Das ist im Radio immer ganz wichtig. Das ist toll und vor allen Dingen, ich habe mich auch gewundert. Ich habe bisher meistens die Playlist gelesen, weil ich leider noch kein Kurzwellenradio an Bord habe. Aber also ich bin begeistert. Und du bist schon beim Bestellen, Kurzwelle demnächst. Ja, ich habe mir jetzt schon ein Radio bestellt, also eigentlich ein Sprechfunkgerät, aber das hat also die ganzen Frequenzen mit drin und da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal auch richtig zuhören. Kann man bei diesem Titel so ein bisschen von einer inoffiziellen Fortsetzung von der Eisdame oder Lady Cool sprechen? Immerhin hat ja Murmel geschrieben und produziert. Naja, war natürlich klar, dass da irgendetwas mit vielleicht Eis oder irgendwie solch Thema zumindest bearbeitet werden musste. Und diese Idee mit heiß wie Eis ist also auf jeden Fall was, schon mal, wenn man es hört, ein bisschen verwirrt. Und insofern dürfte es genau der richtige Titel sein dafür. Wie entstand das? Ein Freund, der Jörg, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie heißt er? Was habe ich von dir gesagt? Stempel. Jörg Stempel hat mich, oder beziehungsweise wir haben uns getroffen auf der schönen Insel Hedensee. Und er hat gesagt, Mensch, ich habe letzte Woche Murmel getroffen und wir haben über dich gesprochen. Ruf doch den einfach mal an, der freut sich bestimmt. Und wir hatten sehr lange irgendwie keinen Kontakt und ich habe Gott sei Dank angerufen. Und Murmel hat sich auch gefreut und hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal wieder irgendwas zusammen machen? Lange genug ist her. Ich habe gesagt, sofort. Wenn es irgendwie eine Komposition gibt oder sowas, ich hänge mich sofort mit rein. Naja, und es hat dann nicht lange gedauert, hatte mir was vorgestellt und ja, und ich habe mich reingehängt und letzten Endes führte das zu dieser Produktion Heiß wie Eis. Wart ihr auch gemeinsam im Studio oder schickt man heute so eher die Dateien hin und her? Nee, ich bin also ganz gegenständlich nach Berlin gefahren. Und wir sind in sein Studio gegangen und haben da einen Nachmittag also ziemlich intensiv gearbeitet. Naja, und dann war das Teil im Kasten. Und die Flöte hast du gespielt? Die Flöte habe ich gespielt. Ja, da war so meine Überlegung, also bei der Eisdame, ja, war die Besonderheit irgendwie des Songs lag vielleicht darin, dass ich da so einen Step-Dance-Teil dabei hatte. Und irgendwie dachte ich mir, irgendwas muss wieder dabei sein und das ein bisschen außergewöhnlich ist, dass so der Sänger dann auch noch Flöte spielt. Also mal abgesehen jetzt von Ian Anderson, aber das ist ja auch schon lange her. Der macht's auf einem Bein. Der macht's auf einem Bein, ja. Also das hätte ich jetzt auch machen können, aber ich wollte ja jetzt sozusagen die Arnulf Wenning-Version davon machen. Und so kam es dann, dass ich mir die Flöte genommen habe und da so ein kleines Intro reingedonnert habe. Mach den Song stark. Und ich hätte die nächste Frage wäre gewesen, willst du noch mal steppen? Wie jetzt hier auf dem Tisch oder was? Nee, aber bei einer Musiknummer, beim weiteren Titel irgendwann. Naja, habe ich jetzt nicht so genau drüber nachgedacht. Ich muss sagen, wenn ich das machen sollte, dann müsste ich mich mal auch wieder richtig in den Saal stellen und üben, wie verrückt. Weil man verlernt das nicht ganz, aber um das jetzt meinetwegen in der Musik zu verarbeiten, müsste ich üben. Arnulf Wenning, 2019, was treibst du noch aktuell? Naja, aktuell bin ich viel unterwegs mit der Band. Ich habe eine kleine Band, das heißt, wir heißen die Liederpiraten. Und wir sind natürlich keine Piraten in dem Sinn, sondern wir beschränken uns darauf, Lieder wegzuschnappen. Schöne Lieder, die teilweise schon, naja, mehrere Jahrzehnte um die Welt schwappern, auf den Ozeanen vom Wind getragen werden. Und da gibt es eben sehr viel Musik aus den letzten Jahrzehnten, also von 1940 an ungefähr. Da sind wir dabei, Kultschlager und alte Melodien, also maritime Lieder und alles Mögliche zu mixen. Jetzt spielen wir Heiß wie Eis, Arnulf Wenning. Oh, oh, oh, oh. Die Sonne wird langsam untergehen hier. Der Abend stiehlt dir den Tag. Die Sommerhitze pocht wütend in mir mit ihrem Herzhammerschlag. Ich brauch einfach ein kleines Glück. Mein Hut sitzt tief im Gesicht. Da spüre ich auf meiner Haut ihren Blick. Und fliehen will ich nicht. Sie sieht mich an. Sie sieht den Mann. Halt ich sie da, Mann. Sie ist verbrennt mir das Herz. Am Ende unseres Konzerts bin ich eingefroren und verloren. Sie ist heiß wie Eis, wie Eis. Ha, ha, ha, heiß wie Eis, wie Eis. Der andere Morgen ist anders denn je. Mein Herz ist weg und es fehlt. Ich fühl mich fremd, meine Seele tut weh. Das Feuer ist aus und schwebt. Sie facht es an, verfällt dem Mann. Halt ich sie da, Mann. Sie ist brennt mir das Herz. Am Ende unseres Konzerts bin ich eingefroren und verloren. Sie ist heiß wie Eis, wie Eis. Ha, ha, ha, ha, heiß wie Eis, wie Eis. Alle reden über Obsessionen, über wilde Gier. Finde ich aus meinen Konfusionen, findest du zu mir. Wie Eis, Arnulf Wenning auf Radio Marabu. Soll ein Album kommen? Na, da denke ich momentan noch nicht so dran. Also wenn es möglich ist und wenn wir weiterhin irgendwie gute Ideen haben, dann wird es sicher noch mehrere Songs geben, aber ein Album denke ich im Moment noch nicht. Und Videos? Du hast früher starke Videos drehen lassen. Ja, da bin ich momentan ein bisschen hinterher, weil natürlich heutzutage logischerweise ein Video zu solchem Song, wie gerade heißt, wie Eis, existieren sollte. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Also es liegt einfach daran, dass ich es noch nicht hinbekommen habe, zeitmäßig mich mal mit so einer Sache auseinanderzusetzen. Und da ich das jetzt auch nicht allein machen kann und ich Leute brauche, heißt das, dass es eben nicht so einfach ist. Du bist geboren in Stendal, jetzt Magdeburg, im Sommer auf einer Zese auf Hiddensee. Nee, also ich bin ich bin in Stendal geboren, bin da allerdings ganz schnell mitgenommen worden. Das heißt also, ich habe von Stendal nicht so richtig was mitbekommen. Mit einem Jahr bin ich dann in Magdeburg gelandet und dort darauf aufgewachsen. Und auf einer Zese bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich hatte mal eine Zese, aber ich habe 99 dann nochmal mich auf ein neues Abenteuer eingelassen, habe ein altes Schiff, also einen alten Bootsrumpf gekauft und habe aus dem Bootsrumpf ein Segelboot gemacht. Und das sieht jetzt aus wie so ein Piratenschiff und hat ein großes Segel oder drei große Segel und mit dem bin ich unterwegs. Auf Hiddensee liegt es, das stimmt aber auf jeden Fall. Ich wollte schon zur Sese fragen, ob du da auch mit Netzen umherfischst. Ja, also mit Netzen fische ich schon, aber meistens nicht so nach Fischen, sondern naja. Aber du fischst auf jeden Fall, weil man sieht hin und wieder mal bei Facebook, wenn du was kochst oder auch backst zum Beispiel. Du backst gerne Brot. Also ich koche sehr gern und das mache ich natürlich auch auf dem Boot für entweder die Crew, die mit dabei ist oder für Leute, die eben auch mit dort oben sind von anderen Booten. Und wenn dann einer mit einem fetten Hecht oder mal mit einem Zander oder irgendwas ankommt, dann wissen sie ganz genau, ich kann das gut verarbeiten und mache dann eine schöne Suppe draus oder irgendwie was anderes. Und Brot backen kann ich natürlich auf dem Boot nicht so, weil da fehlt mir der Backofen. Den habe ich aber zu Hause und ich habe auch sehr viel Spaß daran, richtig tolles Brot, also nach biozertifiziertes Brot zu backen. Hast du bestimmte Vorlieben? Brotmäßig oder was? Ja, allgemein, beim Genuss. Naja, ich backe sehr gern Vollkorn-Roggenbrot. Das ist also sehr gefragt, so zu Hause auch. Und ansonsten kann ich auch sehr schöne Brötchen, so wie man sie aus der DDR kennt, backen und auch das entsprechende Weißbrot dazu. Also das sind so die Vorlieben, die ich habe, ja. Und trinken tust du gerne Wein? Ja, also am liebsten trinke ich Weißwein, weil der geht nicht so auf die Stimme. Das heißt also, das verträgt sich, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo singe oder sowas, dass ich da auch mal ohne weiteres ein Glas Weißwein trinken kann. Da wir gerade bei der DDR waren, da passt die DDR-Eisdame dazu. Die spielen wir jetzt auf Radio Marabu. Zwei Häuser weiter und kennt deine Gier. Du magst die Eisdame nicht, ihr Eis ist dir zu kalt. Wart ab, zwei Häuser weiter, da stehst auch du bald. Denn kauft sie ihr Eis, denn jeder verkauft sie ihr Eis. Und ich sag dir, dass sie alles über unsere leise Lust weiß, denn jeder verkauft sie ihr Eis. Die Eisdame, das hat man noch im Ohr. Arnulf Wenning zu Gast auf Radio Marabu. Jetzt muss man mal an die Geschichte zurück. Wie fing alles an bei dir mit der Musik, mit der Querflöte, die man auf der neuen Nummer auch hört? Genau. Das war so das erste Instrument, was mich begeistert hat. Also ich habe das meistens im Fernsehen gesehen, bei irgendwelchen Orchestern oder ich weiß gar nicht, James Last oder irgend so, irgendwas. Und als ich den mal so ein Solo gehört habe und dieser Sound, der hat mich also so ergriffen, dass ich sowas lernen wollte. Dann warst du beim Studiochor Magdeburg. Genau, Studiochor vom MAW. Und da ging es also auch so, naja, mit Volksliedern und mit allem drum und dran und mit Arbeiterliedern. Also da bin ich so durch die ganze Chorgeschichte durch. Und konnte dann auch ein bisschen Musik machen in der Begleitband. War ja alles dabei in so einem Ensemble, ne? Eine Band. Und da habe ich dann auch ein bisschen Flöte gespielt. Das war dann diese Aktion. Welches waren deine musikalischen Vorbilder zu der Zeit? Das mit dem Studiochor war so späte 70er Jahre, da warst du so um die 20? Naja, also ich bin Vorbilder in dem Sinn, kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Also was mich damals, oder die Musik, die ich gehört habe, das war Janis Joplin, das war Joe Cocker, was so im Club lief, wenn man irgendwie da war. Also natürlich auch Jazz Rotal später. El Giro hat mich natürlich auch sehr interessiert. Das ist toll. Ja, also das sind so Sachen gewesen. Natürlich habe ich nicht wie El Giro unbedingt jetzt singen wollen oder wie Joe Cocker sowieso nicht. Also das war aber auf jeden Fall so, was mich musikalisch begleitet hat, ja. Dann gab es eine Band, Gattalula, Ganztageslust-Stätte. Nee, Latte. Latte auch noch. Ja, das haben wir natürlich damals nicht so gesagt, aber dieses Gattalula, also das entsprach eigentlich so unserem Wesen. Wir waren alle jung und ja, und hatten richtig Lust auf Musik. Naja, und so sind wir eben auf diesen verrückten Namen gekommen und haben da aber allerdings eine Musik gemacht, die man jetzt gar nicht irgendwie mit diesem Namen so richtig in Verbindung bringen kann. Es war also eine sehr konzertante Musik mit zwei Gitarren, Percussion, Flöte und Gesang, was ich gemacht habe. Gibt es auch noch Musik? Könnte ich dir mal ein Beispiel für noch schicken übrigens. Ja, das ist eine sehr schöne Musik. Da würde ich drum bitten. Ja, also das war etwas, wobei wir dann irgendwann an den Punkt kamen, wo uns das alles eben zu konzertant war und wir ein Programm aufgelegt haben, was denn Schreikrampf hieß. Und da passte auch alles zusammen. Also wir haben also Klassiker eigentlich ganz schön doll verschrien, die es so gab an Rockmusik, ja. Und dann ging es zum Reggae. Ja, dann habe ich mich natürlich parallel dazu insofern weiterentwickelt, dass ich halt immer fleißig zur Musikschule gegangen bin. Und bin zu meiner Musiklehrerin und habe so die Töne immer schön geübt am Klavier und die Lieder und alles Mögliche. Und natürlich war die Musikschule ziemlich klassisch, also konservativ, also jetzt geprägt. Das heißt, also ich konnte da jetzt nicht mit irgendwelchen modernen Songs ankommen. Ich musste da halt das machen, was dort angesagt war. Und das waren eben Volkskunstlieder. Und parallel dazu habe ich mich natürlich umgesehen, immer irgendwie musikalisch weiterzukommen. Und nachdem ich dann in der einen oder anderen Rockband mal ausgeholfen habe, gab es dann eine Neugründung einer Band und das war Reggae Play. Und mein Freund Lutz Winkler, der hat diese Band gegründet und wollte sie nach einem Jahr dann irgendwie umbauen, modernisieren. Und da kam er dann also irgendwie zu mir und sagt, Mensch, das ist jetzt hier, komm mit rüber und wir holen uns noch einen Gitarristen und noch einen Bassmann dazu und dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Quatsch. Ja. Hattest du eine Affinität zu Reggae? Naja, ich höre sehr, sehr gerne Bob Marley zum Beispiel. Also Bob Marley, so diesen klassischen Reggae. Ja, also Bob Marley ist also für mich einer, weiß ich nicht, der eigentlich nicht wieder so richtig erreicht wurde. Also so von der Masse an Songs, was er so komponiert hat. Und das hat mich damals natürlich dann auch total fasziniert. Und die Songs, die wir dort gemacht haben, die sind also häufig, sind das Adaptionen gewesen von Bob Marley Songs. Ja, und die wir aber mit einem deutschen Text versehen haben, der dann dazu dann teils auch etwas lustig gewesen ist. Und das war vielleicht dann auch so der Erfolg, dass wir also eine Menge Klamauk noch dazu gemacht haben und auf dieser Reggae-Welle sozusagen durch den Osten geritten sind. Bob Marley 1981 gestorben und 1981 wurde Reggae Play immerhin beim Neuen Leben, das war das Jugendmagazin der DDR, Amateurband des Jahres. Ja, ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ich weiß, dass wir so einige Preise bekommen haben, mal eine Silbermedaille irgendwo bei irgendwelchen Festivals, aber das ist jetzt zu lange her, dass ich jetzt irgendwie genau wüsste, was wir da so gekriegt haben. Aber war schon so hin und wieder was dabei. Vor allen Dingen, was das Allerwichtigste war, wir haben mit der Fahrradtour, was also damals unser erster Radiosong gewesen ist, der sich heute ziemlich schrecklich anhört, aber das war der erste Song, der sozusagen hoch und runter gespielt wurde. Und für eine Band, deren Musik im Radio gespielt wird und dazu dann noch hoch und runter, da waren wir natürlich alle platt und haben uns gefreut wie die Erlkönige oder so. Das war im Prinzip so der erste Hit, genau, von Arnulf Wenning und Reggae Play. Wir wollen jetzt einen anderen spielen. Wir haben uns einen ausgesucht aus dem Bestand. Sag mal, welchen spielen wir? Ja, also wir haben uns jetzt hier den Elektrorobot rausgesucht. Also einen Song, wo ich jetzt allerdings nicht so viel singe, sondern wo ich mehr getanzt habe. Das war damals die Zeit des Breakdance. Und da hatten wir uns also ziemlich irre Kostüme dazu gemacht. Solche silbern glänzenden Anzüge, die noch mit Lichteffekten versehen waren. Und haben da eine sehr, wollen wir sagen, starke Show gemacht. Also die bei den Leuten riesen Applausstürme ausgelöst haben. Ja. Ich spiel mal jetzt. Ich bin so allein. Lang, lang war es her, die 80er Jahre. Ab 1984 war zumindest Radio Marabu auch auf der Antenne und du warst solo, ab 84. Warum solo? Ja, also das fing eigentlich so an, dass ich dann mit Reggae Play so textmäßig nicht mehr zurechtgekommen bin, weil das war mir dann irgendwie zu infantil, was da so an Themen gewälzt wurde. Und die Musik war teilweise eben auch irgendwo ein bisschen zu, naja, wie soll man sagen, es war halt so ein bisschen klamaukig und ich war so auf dem Weg, was Ernsteres so, in Anführungsstrichen. Da muss man dazu sagen, dass 84 auch eine spannende Zeit war. Das war das Ende der neuen deutschen Welle in der BRD auch, die ja unsere Musik auch immer beeinflusst hat. Also man kann so sagen, 83 waren diese Pop-neuen deutsche Welle-Themen noch wie Nena. Und ab 84 brach das ja völlig zusammen und in der bundesdeutschen Hitparade waren eigentlich nur noch englische Titel. Hat das vielleicht auch ein bisschen so diese internationale Entwicklung mit reingespielt, dass bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr gingen? Na gut, wir sind natürlich sowieso immer mit großen Ohren und Augen dem Internationalen, naja, hinterhergerannt sicher auch. Es war schon immer irgendwo interessant, Englisch zu singen und so weiter, was ja aber nicht möglich war, meinetwegen jetzt hier im Radio irgendwas Englisches zu produzieren. Also später war das dann so, dass man sich dann schon an einer Zeile, ja, Lady Cool, oh, können wir das nicht auf Deutsch? Frau Kühl. Ja, können wir das nicht auf Deutsch machen, ja. Und da hat dann eben Arnold Fritsch später dann auch gesagt, das kann doch nicht sein, dass es jetzt eben irgendwo wegen einer Zeile, dass man darüber diskutieren muss. Das ist doch jetzt nicht schlimm. Es ging dann letzten Endes auch durch, aber es war zumindest ein Thema, was bestimmt einen Nachmittag über besprochen wurde und wo dann immer ein Für und Wider irgendwie ging haben. Aber ich denke mal, das hing jetzt weniger damit zusammen, irgendwie unbedingt Englisch singen zu wollen. Also mir ging es darum, dass ich das Gefühl hatte, ich muss was Neues machen. Zeitgeistiger vielleicht, auch für die damaligen Verhältnisse. Ja, also ich wollte auf jeden Fall was Modernes machen, also ich wollte Popmusik machen und natürlich möglichst eben auch so auf mich zugeschnittene. Ja, das war also der Anfang. Am Anfang war es noch nicht ganz solo, da war Tina mit dabei, die einige noch von Urlaub auf dem Meeresgrund kennen. Ja, das, also da muss ich sagen, das war eine ziemlich schlechte Idee damals von einem Produzenten aus dem Rundfunk, mich mit ihr jetzt irgendwie zusammenzubringen, weil, also wir haben nicht zusammengepasst. Also jetzt, das war sehr schwierig mit ihr. Und das ist also auch nur ein sehr kurzes Intermezzo gewesen. Also das endete dann nach drei Auftritten live sozusagen vor Publikum. Ja, da wusste ich hundertprozentig, das ist jetzt nicht meine Richtung. Dann kam aber relativ schnell Murmel ins Spiel. Arnold Fritsch, der ja die wichtigen Titel von dir komponiert hat, getextet hat. Hast du eigentlich jemals selbst komponieren wollen oder wolltest du mehr der Performer sein? Ich glaube mal, dass ich ein Interview von dir im Neuen Leben, aber das ist schon 30 Jahre her, gelesen habe, wo du das so ein bisschen hervorgehoben hast, dass du eher so dich als Performer gesehen hast. Das kann man also auch so sagen, dass ich also jetzt, weiß ich nicht, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht so gut komponieren kann wie Arnold Fritsch und natürlich auch nicht so gut die Technik im Griff hatte. Also er hat ja das auch zum großen Teil selbst produziert und ja, also damals ist es aber auf jeden Fall so gewesen, dass ich darüber jetzt auch erstmal gar nicht nachgedacht habe, wie irgendwas weitergeht, sondern es war sozusagen wieder ein Zufall. Angelika Weitz, die man ja sicher auch aus der Szene kennt, eine sehr tolle Sängerin, sie traf mich mal in Magdeburg, damals noch im Café Impro und sagte, sag mal, habe ich da richtig gesehen, dass du mit der Tina Daute da irgendwie? Ich sage, ja. Ja, hat sie denn gesagt, ja, also ich hätte eine bessere Idee, hat sie gesagt, du musst unbedingt mal mit Arnold Fritsch zusammenkommen. Der macht momentan die modernsten Songs und ihr beide passt zusammen. Naja, und das dauerte dann noch eine Weile und dann haben wir uns zufällig mal in Dresden bei einer Veranstaltung, wo ich auch aufgetreten bin und er auch, auf einer großen Freilichtbühne getroffen und er hat sich dann auch das angesehen, was ich gemacht habe und kam danach zu mir und hat gesagt, du, wir müssen uns unbedingt mal treffen. So, zack, war also schon mal der Kontakt hergestellt. Naja, und als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, ging es gleich um die Eisdame. So, und da haben wir dann noch ein bisschen hin und her. Ich habe ihm so meine Vorstellungen mit dem Tanzen und so weiter, dass ich da gerne irgendwo noch ein bisschen was reinsteppen würde und so. Und naja, alles gut, alles ging dann seinen Gang. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit diesen Hit Eisdame eben einfach mal in der Küche produziert. Ja, das war ein Hit, den haben wir ja vorhin schon gehört. Kurze Nebenfrage, Strausberger Platz, das Getänzel, wann habt ihr es aufgenommen? Naja, das denke ich mal dürfte auch so 86 gewesen sein. Frühs oder abends bei vollem Verkehr? Nee, in der Mittagssonne. Ja, also jetzt rein wenn ich das jetzt so als Lichttechniker oder Fotograf betrachten sollte, dann hätte ich irgendwie ein bisschen eine andere Zeit gewählt. Aber vielleicht ging das nicht anders. Jedenfalls, ich musste da über den Springbrunnenrand steppen und ja, es war sehr warm und ich hatte meine goldene Hose an. Das war vielleicht noch ganz gut so, weil die hat die Sonne gut reflektiert, da habe ich nicht ganz so doll geschwitzt. Ja, wenn man das so heute sieht, sehr lustig. Müsste man finden bei YouTube, wem es interessiert. Also Eisdame, weiß ich, war damals eigentlich wirklich überall zu hören. Der etwas größere Hit war aber noch Rot zu Rot. Da gab es ein für damalige Verhältnisse beachtliches Video, fand ich. Das habe ich auch damals zur Kenntnis genommen. Und Rot zu Rot ist vor allem international ein Hit gewesen. Ja, also Rot zu Rot ist wahrscheinlich hier auch gar nicht so sehr bekannt gewesen, also in Deutschland. Aber ich habe für Rot zu Rot unwahrscheinlich viel Auslandspost bekommen. Und zwar Baltikum, Russland, Bulgarien. Also wie ich dann später rausgefunden habe, lief also Rot zu Rot in Bulgarien auch hoch und runter in den Diskotheken. Zum Beispiel ganz an den ganzen Strand, Sunny Beach und so weiter. Und in Moskau das Gleiche. Also die Nummer, die lief dort auch in der Diskothek. Ich bin also auch manchmal in Moskau gewesen, habe da gesungen. War also auch total super, super geile Sache. Und was man also auch überhaupt nicht vergessen darf, Rot zu Rot wurde, wie hieß es ganz genau, also bekam eine goldene Schallplatte und zwar verliehen von den 100 Profi-Diskothekern, die in der DDR existierten. Und die haben also ein Voting gemacht und das ist mal ganz fern von irgendwelchen staatlichen Stellen gewesen. Und ich habe... es war noch ein anderer Song nominiert, und zwar Bataillon d'Amour zudem. Und alle dachten eigentlich, es wird Bataillon d'Amour, aber man sagte mir dann 3 Tage, bevor die große Ehrung in Berlin stattfand, ey, du musst mal nach Berlin kommen, wir haben da was für dich. Ja, und da hat mir dann Toni Kral, also ich hatte das Gefühl, ein bisschen zähneknirschend, die goldene Schallplatte überreicht. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe es damals übrigens auch gespielt als Diskotheker, war noch kein Profi, weil zu jung, 14, 15 war ich damals, aber habe es natürlich auch in der Erinnerung und ich spiele es jetzt von Schallplatte und es knistert jetzt ein wenig. Es ist eine sehr, sehr effektive Nummer, finde ich nach wie vor. Die läuft übrigens auch am meisten von dir auf Marabu, wenn ein Oldie im Einsatz ist. Rot zu Rot. Blei über der Vorstadt. Seit Tagen war es nur noch heiß. Unter Bäumen lachte wie Mädchen und ich stand unter Strom und Schweiß. Dann schnappte ich mir meinen Sattel, nahm ein neues rotes Tuch. Der Sommer zog mich. Heute passieren wird. Jemand gab mir roten Wein. Hab ich trank ich diese Hilfe und ließ mich sein. Rot zu Rot bei der Wein. Rot zu Rot bei der Wein. Rot zu Rot bei der Wein. Und dass dann die schwarze Königin bist du mein. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh